Ich sage das bloß für alle Fälle, denn ich bin überzeugt, dass er einen angenehmen Eindruck auf dich machen wird. Zudem, um einen fremden Menschen einzuschätzen, muss man sich ihm allmählich und vorsichtig nähern, damit man keinen Fehler begeht und keine Voreingenommenheiten fasst, die später sehr schwer zu berichtigen und zu beseitigen sind. Pjotr Petrowitsch ist, wenigstens nach vielen Anzeichen, ein sehr ehrenwerter Mann. Bei seinem ersten Besuch schon erklärte er, dass er ein resoluter Mann sei, aber dass er in vielem die Überzeugungen unserer jüngsten Generation, wie er sich ausdrückte, teile und ein Feind von allen Vorurteilen sei. Er sprach noch über vieles, denn er scheint ein wenig eitel zu sein und es sehr zu lieben, dass man ihm zuhöre, aber das ist ja eigentlich kein Fehler. Ich habe natürlich wenig davon begriffen, aber Dunja versicherte mir, dass er keine sehr große Bildung besitze, aber ein kluger und wahrscheinlich auch ein guter Mensch sei. Du kennst den Charakter deiner Schwester, Rodja. Sie ist ein starkes, vernünftiges, geduldiges und großmütiges Mädchen, freilich auch mit einem feurigen Herzen, das ich an ihr gut kenne. Gewiss ist weder auf ihrer noch auf seiner Seite eine besondere Liebe vorhanden, aber Dunja ist nicht allein ein kluges Mädchen, sondern gleichzeitig auch ein edles Wesen, ein Engel, und wird es sich zur Aufgabe stellen, das Glück ihres Mannes auszumachen, der seinerseits für ihr Glück Sorge tragen wird. Daran aber zu zweifeln haben wir vorläufig keine Ursache, obwohl, offen gestanden, die Sache mir ein wenig zu schnell zustande kam. Außerdem ist er ein sehr kluger und berechnender Mann, der sicher einsehen wird, dass sein eigenes Glück als Ehemann umso fester begründet sein wird, je glücklicher Dunetschka mit ihm ist. Was aber gewisse Unebenheiten des Charakters, gewisse alte Gewohnheiten und sogar ein gewisses Auseinandergehen in den Anschauungen betrifft, und das ist ja auch in den glücklichsten Ehen nicht zu vermeiden, so sagte mir Dunetschka selbst, dass sie in dieser Hinsicht auf sich vertraue, dass es keinen Grund gäbe, darüber beunruhigt zu sein und dass sie vieles ertragen könne, wenn nur die übrigen Beziehungen auf Ehrlichkeit und Gerechtigkeit beruhten. Das Äußere eines Menschen kann aber leicht irreführen. Mir erschien er zum Beispiel zuerst ein wenig rigoros, aber das kann doch auch von seiner Offenherzigkeit kommen, und so wird es wohl auch sein.